Ich bin so froh, dass der Vater im Licht zu uns im Worte so liebevoll spricht. Manch edlen Schatz in der Bibel es gibt, dies ist der größte, dass Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt, Jesus mich liebt, Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt, Jesus mich ewig liebt. Ob ich auch irrend mich von ihm gewandt, zog er mich wieder mit liebender Hand. Stets eil ich hin zu ihm, den ich betrübt, wenn ich dran denke, dass Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt, Jesus mich liebt, Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt, Jesus mich ewig liebt. Werd ich den Heiland im Himmel einst sehen, vor seinem Throne in Herrlichkeit stehen, sing ich das Lied, das schon hier ich geübt, von seiner Gnade, dass Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt, Jesus mich liebt, Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt, Jesus mich ewig liebt.